Bass, viel Synthie und viel Percussions ging es los hier gerade eben mit dem Song, dem Track Electro Electronics von Schneider Kaczirek. Das sind Stefan Schneider und Sven Kaczirek. Ersteren kennt man von seinen ehemaligen Bands wie Kreidler oder Torokoko Roth. Und Sven Kaczirek, der ist ja eine Generation jünger fast als Stefan Schneider, ist Percussionist. Schneider hingegen spielt den Bass und drückt die Tasten der Keyboards. Die beiden haben Anfang Januar eine Platte rausgebracht mit dem Titel Shadows Documents. Daraus hörten wir gerade eben dieses Stück. Heute in der Sendung gibt es wie immer natürlich viel Musik in der ersten Stunde, vor allen Dingen neue Singles von Kate Tempest, von den Dutch Uncles. Laura Marling ist dabei, Black Yaya, Pond, außerdem José González, aber erstmal hier etwas Soul von einem Herrn namens Petit Noir. Feel the same. Das war der Song Come Inside von einem gewissen Petit Noir, ein großartiger Bastard aus irgendwie Indie-Pop mit souligen Gesang und im Hintergrund ganz, ganz weit versteckt afrikanische Rhythmik. Hinter Petit Noir verbirgt sich Yannick Ilunga, der kommt aus Kapstadt, also aus Südafrika, hat also so ein bisschen diese Rhythmik auch in seinem Blut drin und hat gerade eben mit Anxiety eine sehr schöne EP veröffentlicht. Ich hoffe, dass da demnächst auch ein Debütalbum kommen wird. Mit vielen tollen, großartigen Tracks auf, wie den gerade eben gehörten. José González aus Schweden hat tatsächlich seit 8 Jahren nichts mehr von sich hören lassen. Das ist so nicht ganz richtig. Dann hat er mit Junip ausreichend Musik gemacht, aber zumindest solo nichts mehr rausgebracht. Die letzte Platte von ihm, In Our Nature, erschien 2007. Und jetzt im Februar erscheint endlich mit Vestiges and Claws das nächste Soloalbum von ihm. Es wird total stripped down sein, das heißt nur mit Gitarre und Gesang aufgenommen bei sich selbst zu Hause im Göteborg, ohne großen Produzenten, ohne große, sag ich mal, weitere Begleitungen dabei und schon mal vorweg hier aus eben diesem Album Leave Off the Cage, José González. Mouth now that you have the facts on your side. Take a moment to reflect where you're from. Let reason guide you. See all tracks lead you out from the dark. See all tracks lead you out to the stars. Why can't you take the leaf off your mouth now that you have the facts on your side? Take a moment to reflect where we're going. Let reason guide you. See all tracks lead you out from the dark. See all tracks lead you out to the stars. Make the light lead you out. warme Sounds zum Wohlfühlen hier von José González. Leave Off, / The Cage. Der Song schon mal vorab aus dem Album Vestiges and Claws, welches am 20. Februar erscheint. Und er ist dann auch auf Tour im März mit Termin in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg. Und die Termine in Berlin und Frankfurt sind schon ausverkauft. Ich schätze mal, für die anderen gibt es nur noch Restkarten. Wer also José González sehen möchte, schnellstens besorgen die Tickets für sein Konzert. Auch der nächste Herr ist bekannt, Black Yaya. Den Namen kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber die Person dahinter, das ist nämlich niemand anders als David Yaya Iva. Der ist ansonsten Mitglied bei Herman Dune. Und ja, wer sich um Lo-Fi-Pop ein bisschen auskennt, damit sich gekümmert hat sozusagen, der kann Herman Dune natürlich. Mit Black Yaya macht David Iva ganz anderen Sound, jetzt ein bisschen West Coast Pop. Hier kommt er mit Under Your Skin. Some say you're not the way you were. Some say that you've fallen. Some say you're just a bet to her, that your heart was stolen. Don't bother, don't listen. You lose and you win. She's your honor, your blessing, and she's under your skin. Dog, it is little, but it gives her a lot of love. She sings a song like a riddle, a transmission from above. A message to decipher, a code to break in. A mystery to you and for her. Well, she's under your skin. You never had a heating vault. You'd been through too many battles, and it was never your fault. No, but now the fight is not over. But you know what you're risking. Your garden, your treasure, and she's under your skin. Yeah. Under Your Skin. Das war Black Yaya alias Herman Dune alias David Iva, wie er eigentlich wirklich heißt. Er kommt aus Frankreich, hat aber eine dänische Mutter und das neue kommende Album Black Yaya, einfach nur betitelt, hat er aufgenommen in einem Strandhaus in Malibu, auch ganz in Eigenregie und ja, seine Anti-Folk-Lo-Fi-Vergangenheit kann er nicht verleugnen, zumindest bei diesem Song hier nicht, aber so ein bisschen West Coast Einflüsse, also das Strandhaus in Malibu ist auf jeden Fall auch hier rauszuhören bei diesem neuen Sound von Herman Dune alias Black Yaya. Sehr verwirrend das Ganze, warum er nicht einfach nur einen Namen hat für seine Projekte, stattdessen sich aber irgendwie 10 ausdenkt. Da kommt man selbst als eingefleischter Fan manchmal so ein bisschen ins Schwimmen. Laura Marling als nächstes, die Dame, noch keine 25 Jahre alt, hat aber jetzt schon das 7. Album am Start. Es heißt Short Movie, erscheint im März. Daraus hier schon mal für euch der Song False Hope. But is it still okay that I don't know how to be alone? Would it be okay if I just came home tonight? We share an apartment on the Upper West Side, and my worst problem is I don't sleep at night. Woman downstairs has lost her mind, and I don't care how, sure don't care why. Why no false hope? Why no false hope? A storm hits the city and the lights go out before I can prepare. Mit ihrem Song False Hope. Ich habe gerade schon erzählt, dass sie noch relativ jung ist, aber schon relativ viel Solo-Platten veröffentlicht hat. Nicht zu vergessen, dass Laura Marling auch mal Mitglied war bei Noah and the Whale, auch so eine Folk-Pop-Band, die sie mitgegründet hat 2006, die aber inzwischen, glaube ich, auch schon längst Geschichte sind. Ihr neuestes Album, wie gesagt, Short Movie betitelt, erscheint im März. Die nächste Dame, auch aus England und im letzten Jahr so richtig durchgestartet. Es geht um Kate Tempest, die hat eine neue Single veröffentlicht und die A-Seite, Bad Place for a Good Time, gab es ja letzte Woche schon zu hören beim Sunday Service. Jetzt gibt es die B-Seite von eben dieser Single Stink. Hier kommt natürlich Kate Tempest. It feels like we could make something happen that ain't ever happened before. Let's never get bored of each other, and let's always want more of each other. They lay on the floor with each other, amazed by how right it felt. They smiled and they caught their breath, and they thought of nothing else. They lay there silent, not touching. She's crying, backs to each other, and he's sighing. 3 days straight fighting. I can't bear your self-importance. I don't like you when you're like this. You haven't even kissed me for days. How can I want to kiss you when all your lips say is how shitty I'm being and how little I care? What are we doing this for? I can't bear any more of your bitching. They sat there in the kitchen. They didn't look at each other. They just stared at the walls and the heads in their hands, and the coffee pot falls to the floor. Now he is angry and smashing up tables. He was thinking, if I love you like I say, I would not treat you this way. If I love you like I think, I would not make such a stink. If this is what we have both hoped, I don't think I feel so choked. If I want more, how can I get it? I'm only staying cause I'm scared. If I leave, I regret it. He is at home, Becky is at work. He stares out the window, trying not to let it hurt. He folds up the washing, he watches a bit of telly, and he makes himself some dinner, but he can't eat any. He knows it's her job and that she is working hard, but the thought of what she does kinda rips him apart. And every time they talk about it, it just turns into a row. She says, if you trust me, I don't see how this can be a problem, and he can't find the words to say. I don't want your hands on another man's vertebrae. He don't have a leg to stand on, he ain't earning, and she's got rent to pay and books to buy. She is determined to support herself, but he looks at his girlfriend and feels like he is in love with a whirlwind. She rips into pieces every night and every morning. He finds himself doubting things that used to be important. He drifted with his mates and he lost contact with his brother. All they really had now was each other. Eventually he gave in. He said, if you think it's right, then go ahead and work, but please don't work tonight. Then she said, if you love me like you say, you would not push me away. If you love me like you think, you will not make such a stink. If this is what we have both hoped, I don't think that we feel so choked. If we want more, how can we get it? You're only staying cause you're scared. If you leave, you'll regret it. If you love me like you say, you would not treat me this way. If you love me like you think, you would not make such a stink. If this is what we have both hoped, I don't think that we feel so choked. If I want more, how can I get it? You're only staying cause you're scared. If you leave, you'll regret it. My love is as a fever. Longing still for that which longer. Nurses the disease, feeding on that which does preserve the ill, uncertain. Evermore unread. My Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Kante, eine Band aus Hamburg, die 1997 gegründet wurde, damals auch sehr erfolgreich war mit ihren Alben, mit Chartsplatzierungen, mit Kritikerhymnen, mit wirklich ziemlich guter, intelligenter, deutschsprachiger Popmusik. Sie haben trotzdem sich nicht beirren lassen und ihr ganz eigenes Ding gemacht, trotz dieser großen Erfolge. Und das Ding war irgendwann Theatermusik für Kante. Sie hatten oder haben Musik geschrieben für Inszenierungen im Hamburger Thalia Theater, für den Friedrichstadt Palast in Berlin und auch für das Burgtheater in Wien. Und jetzt gibt es eine, ja, Compilation mit eben diesen Songs, die sie fürs Theater geschrieben haben. In der Zuckerfabrik heißt das Ganze. Die Songs darauf sehr unterschiedlich, sehr ruhig, mal Englisch, mal Deutsch gesungen. Auf jeden Fall typisch Kante-like. Also auch hier der Sänger, Gitarrist und Kontrabassist Peter Thiessen kann sich nicht vor sich selbst verstecken. Warum auch, was er macht, hat Hand und Fuß, hört sich gut an. Und hier gerade hörten wir My Love is a Fever von Kante. Weiterer Song kommt hier mit Donau Delta. Delta, das waren Kante und der feinsinnige Pop gerade eben hat auch schon sehr an die sehr späten Blumenfeld erinnert. Da wundert es nicht, dass Peter Thiessen, der Sänger hier von Kante, ja auch in der letzten Formation von Blumenfeld mit dabei war auf der Bühne. Das aber eben, wie gesagt, Kante vom Album In der Zuckerfabrik, Theatermusik von der Band aus Hamburg. nach München, eher gesagt nach Weilheim, geht's jetzt zu The No Twist. Auch die Band ja bekannt durch Chartsplatzierung und Kritikerhymnen. Aber auch The No Twist haben noch so ein zweites Eigenleben. Da geht's auch um Theater, Film und Hörspielmusik. Und auch da gibt's gerade eben eine Platte, die heißt Messier Objects. Da sind 17 Stücke drauf, die alle instrumental sind, die auch für Hörspiele gemacht wurden oder davon beeinflusst wurden, wie auch immer. Wir hören mal rein in den Song, oh Gott, habe ich rausgesucht hier, da heißt einfach nur Object 12 von The, Quatsch, Object 9, sorry, von The No Twist. Die sich nicht beim Nebenbeihören erschließt, sondern die man wirklich laut konzentriert hören sollte, am besten noch über den Kopfhörer, damit man auch die ganzen Feinheiten mitbekommt. Auf ihrem letzten Album Close to the Glass aus dem letzten Jahr haben The No Twist gerade mal ein Instrumentalstück drauf gehabt. Jetzt gibt es gleich eine ganze Handvoll davon, ach was sage ich, drei Hände voll bei Messier Objects, eine Platte mit Hörspiel- und Theaterproduktion von The No Twist, die schon ein bisschen angelehnt sind an, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen, na, elektronisch, Collagen, archaisch, sehr Post-Rock-lastig teilweise, sehr leicht zwingend das Ganze. Markus und Micha Acher hier mit ihrer zweiten musikalischen Seite sozusagen. Auch von diesem Werk noch ein zweites Hörbeispiel, Object 11 betitelt. Wahrsten Sinne des Wortes Kopfhörermusik von The No-Twist. Messier Objects heißt ihr neuestes Album. Alle No-Twist-Fans auf jeden Fall mal hinhören, aber auf jeden Fall auch vorsichtig sein, weil es halt keine Charts-kompatible No-Twist-Hits sind. Ja, Object Nummer 11 oder 11, wie auch immer man das aussprechen möchte, hörten wir gerade eben von The No-Twist. Und hier geht's weiter mit Musik aus Australien mit Pond. Straight up. und kommen aus Perth. Das liegt an der Westküste Australiens und ist ein Ableger von Tame Impala. Haben auch schon diverse Platten veröffentlicht. Jetzt gibt's das Neueste mit dem Titel Man It Feels Like Space Again. Typischer Space Psychedelic Rock, den man hier drauf hören kann. Eigentlich eher Pop, wenn ich ehrlich bin. Und Zond hieß der Song gerade eben von Pond. Schönes Wortspiel, was immer die damit meinen, die Herren aus Australien. Die Dutch Uncles kommen nicht aus Holland, wisst ihr sicherlich alle, sondern aus Manchester, veröffentlichen auch demnächst mit O'Shudder ihr neuestes Album und daraus schon mal hier ihre Single Decided Knowledge. Decided Knowledge, das waren die Dutch Uncles, wie gesagt eine Band aus Manchester und auch die nächste Künstlerin kommt aus der englischen Industriemetropole Lone Lady alias Julia Ann Campbell hier mit ihrem Bunker Pop.